Ingolstadt, zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Oberbayern. 365 Meter über dem Meer, 29.000 Einwohner. Schnellzugstation der Hauptlinie Berlin-Nürnberg-München. Garnison und Festungsstadt. Sitz zahlreicher Behörden, Schulen, Lehranstalten, Schülerheime, Kraftfahrschule. Günstige Bedingungen für industrielle Niederlassungen. Deine Frau auch weggelassen? Die kann mich nicht mehr weglassen. Ich bin ohne Stellung. Was machst du dann? Jetzt stehst du da. Da ist mir nicht Angst. Der Pionier ist im Land. Ich möchte nicht wissen, Alma, was noch aus dir wird. Du wirst es nicht ausbaden. Gleich hängt man drin. Von mir bist du nicht schlecht worden, das kannst du nicht sagen. Und du bist die Erste und lasst mich im Stich, wenn die anderen was über mich wissen. Werd dann nie, weil ich das nie nicht hätte. Alma! Hä? Ich muss dich was fragen. Sag mir grad, wie man das macht. Was macht? Dass man wen kennt. Ich hab gleich einen. So wie du möchte ich nicht sein. Einen Mann möchte ich schon kennen. Du hast doch den Sohn von deiner Herrschaft, den Fabian. Das weiß ich nicht. Das musst du doch kennen, ob der dir was will. Ich hab mir's halt anders vorgestellt. Aussuchen kannst du ihn dir nicht. Aussuchen kann ich ihn mir schon. Einen Mann möchte ich halt kennen. Sag gleich einen Pionier. Das ist doch nicht schwer. Ich muss immer weglaufen, wenn mich einer ansieht. Also da gehst du zum Zuschauen, wenn sie die Brücke bauen. Eventuell. Da kommt sowas von selber. Eventuell. Was für eine Brücke? Die neue über das Altwasser hinüber. Die Stadt liefert das Holz und bauen tun sie die Pioniere. Dafür muss die Stadt nicht zahlen. Da geht den Großen wieder was hinaus. In deinem Alter schmeiß ich sowas schon lang. In deinem Alter war ich ein Gelernter. Ich bring keine her. Fabian, das hätte ich jetzt wieder nicht gesagt. Das muss man heraushaben. Die heutigen Mädels sind furchtbar. Und sie ist auch einmal Angst gemacht worden. Wenn man ihnen was will, halten die einem zum Narren. Das lässt man einfach nicht auf sich sitzen. Ja, da muss man denken und noch einmal denken. Und das ist falsch. Wie stellst dich denn an, Mann? Hast du keinen Schneid? Ich sag's, wie es ist. Ich kann mich nicht mehr halten. So bist du zum Haben. Bei der nächsten. Da pack ich's. Augen auf, Ohren steif und gleich muss es einem sein. Du wärst schon noch. Da muss man an die Richtige hinkommen. Die Bertha, die ist reif. Ich hab da meine Zweifel. Da ist doch nichts dabei. Das Dienstmädchen hat man im Haus. Der kann man was mucken. Das ist nicht wie bei einer Fremden. Musst immer wissen, was du willst, Mann. Das ist doch alles natürlich. Auf die Bertha spitze ich mich schon lang. Ja, wenn das so ist, dann pass auf dich auf. Ich will aber nicht aufpassen. Ich stürze mich jetzt da hinein. Das geht in den Graben. In der Liebe muss ein Mann kalt sein. Das muss er sich richten. Aber doch nicht gleich beim ersten Mal. Hauptsächlich sind es in der Liebe die Fallen, wo die bewussten Fußangel lauern. Für die Liebe ist es überhaupt charakteristisch. Das lerne ich nie. Die nackte Notwehr. Ich warne. Aber ist das nicht entsetzlich? Du oder ich. Daran musst du dich schon gewöhnen. Ein Mann verliert da seinen Kopf nicht. Na, du hast es mir jetzt nur schwerer gemacht. Es ist Abend geworden in Ingolstadt. In den Glacis-Anlagen rund um die Altstadt ist noch Leben. Und in der Seufzerallee. Die Pioniere sind da. Alma, ich fürchte mich. Wenn du einen Pionier kennen willst, musst du sitzen bleiben. Ich muss immer weglaufen, wenn mich einer ansieht. Heute ist jetzt aber sehr ruhig da. Es ist spät. Gehen wir, Alma? Das war die Schwalbe. Gehen wir. Es geht los. Du kannst mir nicht weglaufen. Alma! Ja, für dich heißt es jetzt springen. Alma! Hilf dir selber. Von mir bekommst du keinen serviert. Sowas von schlecht. Fräulein. Hä? Warum gehen Sie so spät allein spazieren? Heißen Sie Paul? Warten Sie schon auf einen? Aber ich heiße Paul. Weil ich da vorhin zwei hab abfahren lassen. Von denen hat der eine auch Paul geheißen. So. Sieht man Ihnen gar nicht an, dass Sie Auswahl haben. Sind Sie nicht unverschämt? Muss doch sehr bitten. Ach komm, gehen wir. Wir vertrödeln doch da nicht unsere Zeit. Leck mich am Arsch. Hey, Fräulein. Ich wäre mit dem Fahrrad raufgekommen über den Berg, ohne dass ich absteigen muss. Aber wegen den Herren bin ich abgestiegen. Nicht, dass Sie meinen, dass ich nicht Radfahren kann. Wenn Sie ein wenig warten, kommt ein schönes Fräulein vorbei. Zu dem sagen Sie es wieder. Warum? Sie haben mich Ihnen schon so lange nachgehen lassen. Das war eine andere. Was warten Sie? Der, mit dem Sie sich verabredet haben, kommt doch nicht mehr. Der kommt. Der Ärgste ist der, der nicht nachgibt. Es heißt so. Zigarette? Ich hab auch schon öfter ein Mädel gefallen. Ich sag ja nicht, dass sie mir nicht gefallen. Hopp! Aufs Rad! Da ist unsere Bank. Auf die haben wir gewartet. Die gehört nicht daher. Die hat wer vertragen. Schauen wir, ob sie sauber ist. Ich hab mein helles Gewand an. Ich leg mein Taschentuch hin. Gell, weil's keine Lehne hat, drum ist's nicht besetzt. Das ist doch nicht, wie wenn ich nicht dabei bin. Wofür hab ich meinen Arm? Jetzt hab ich eine Lehne und weiß nicht, wie sie heißt. Korl. Korl heißt sie. Da bist schon öfter gesessen. So nicht. Das machst dem Nächsten weiß, aber mir nicht. Ich bin nicht wie die anderen. Meinst du, ich bin wie alle anderen? Das glaub ich nicht. Wie soll ich denn sein? Weiß ich nicht. Dann kann ich mich aber nicht danach richten. Ich täte es schon nicht. Magst ein Zündholz aufzünden, dass ich dich sehe? Ah. dass dich fein nicht am Finger brennst. Da ist was dabei. Weil das am Pionier nicht spürt. Lang her auf die Haut, was das für eine ist. Oh, schön. Hast einen Namen auch? Eine Bertha bin ich worden. Bertha. Hast schon eine gehabt, eine Bertha? Feilgeraten, nein. Das wäre mir nicht recht, wenn du schon eine gehabt hast. Das täte ich dir nicht sagen. Man muss man denn immer alles wissen vom anderen? Ja, mach dich schlecht. Da mache ich mich nicht lang schlecht, weil ich sage, dir kann das gleich sein. Mir ist es aber nicht gleich. Sag, dass es dir gleich ist. Du tust mir weh. Das weiß ich. Nicht. Das tut mir nicht. Warum nicht? Das gewöhnst. Ich habe es nie getan. Ich gehe sonst nicht mit dir Herren. Wenn ein Herr so ist, zeige ich ihn an. Du kommst schon noch. Warum meinst du, bin ich denn mit dir gegangen? Ich höre nicht hin, was er sagt, weil er das so nicht meint. Von dir lasse ich mich lang verklären mit der Verklärung. Gar nicht. Ich werde dich schon nicht verklären. Dich muss man schimpfen. Entweder es geht was zusammen oder es geht nichts zusammen. Wenn ein Mädel nicht zieht, tue ich nicht lang um. Geh nicht weg! Ich will nicht mit dir streiten. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Was ist jetzt? Stellen wir uns her oder stellen wir uns nicht her? Das kann ich auf einmal nicht sagen. Aber ich will dir auf einmal sagen, dass du nicht viel Zeit hast. Morgen kennen wir uns nicht mehr. Cole! Währenddessen sitzt der Geschäftsmann Unertl, Witwer und Vater des jungen Fabian, zu Hause in seinem Schaukelstuhl und es verlangt ihm nach einem Bier. Bertha! Bertha! Bier! Bertha! Amos! Bertha! Schrei mir den Hals aus. Wo bleibt dieses Weibstück? Sie hat Ausgang genommen, Vater. Was? Da gebe ich schon einen Ausgang. Ausgang hat das Weibstück am Sonntag, nicht unter der Woche. Sie hat gesagt, sie muss auch mal raus. Sie soll mir ein Bier holen, Fabian, dann hat sie Bewegung. Der Haushalt ist die gesündeste Abwechslung. Das ist statistisch erwiesen. Ja, sie will eben auch mal eine Ansprache haben. Was braucht ihr eine Ansprache? Die soll im Kopf haben, was von der Herrschaft verlangt wird. Alles andere ist Luxus. Wenn die Soldaten herumschwirren, leidet sie es nicht mehr daheim. Sie hat Angst, dass sie was versäumt. Die kommt noch früh genug zu ihrem ledigen Polk. Sie ist doch auch ein Mensch. Du musst sie noch verteidigen. Die Bertha ist anständig. Die Bertha wirft sich nicht weg. Du kannst doch bei ihr einen markieren, wenn sie einen braucht. Dann wird sie nicht eigenmächtig. Niemand weiß was. Die hat ihren Kopf auf. Den muss man nie austreiben. Das darf mir nicht einreißen, dass sich die ihren Feierabend macht und mich lässt sie hängen. Ich soll wohl noch in den Keller, wenn ich ein Bier will. Wofür hat man die Person? Sie arbeitet doch schon den ganzen Tag. Sie kann aus mir keinen Zimmerherrn machen, auf den man nicht aufpasst. Bei mir daheim, da will ich mich belzen. Ich will meine vier Wände, wo mich niemand anscheißt. Meine Gewohnheiten lege ich nicht ab. Warum heiratest du nicht mehr? Ich bin ja noch bei Verstand. Von mir aus kannst du schon heiraten. Das macht mich noch nicht arm. So, kann ich. Eine Frau springt noch lang nicht. Die Frau hat man am Hals. Bin ich verheiratet, dann hat die Mark 50 Pfennig. Du wirst schon nicht verhungern. Einmal die Pfoten verbrannt. Man langt nicht so leicht hin. Auf die Mutter lasse ich nichts kommen. Dich hat sie lieber gehabt wie mich. Und das ist noch lang kein Verbrechen. Ich heirate eine Frau, die mich ersetzt in meinem Geschäft. Und sonst nicht. Ja, das muss es doch geben. Ich stell mir einen Anspruch. Ich nehme keine, die nicht von hier fort war. Hier war ich selber. Das muss schon eine sein, die mich hebt. Aber die nimmt mich wieder nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Einen wie dich wird keine nehmen, so wie du dastehst. Ich denk da nur an meine dritte gute Verkäuferin. Die hat hinausgeschmeckt, die war im Ausland. Die kannte sich aus. Sie hat einen gehabt, der ja aus Amerika schreibt. Mir wäre Amerika ja zu weit. Das konnte sie näher haben. Aber nein. Hast du einen richtigen Antrag gemacht? Glaub's nicht. Heiraten Sie in die Branche hinein, habe ich gesagt. Wir zwei bringen es weit, gewandt sind Sie und alles. Das war doch ein Vorschlag. Mit Ihnen, habe ich gesagt, täte es mir nämlich passen. Das höre ich zum ersten Mal. Wenn Sie bei mir sind, habe ich gesagt, passiert Ihnen nichts mehr. Oder gerade dann, hat sie gesagt. Einfach mir ins Gesicht. Oder gerade dann. Die Person hatte an dich keinen Glauben. Kanaille. Man darf eben keine nehmen vom Laden. Die Mädchen wissen von einem zu viel. Als hätten sie es dann schlechter als zuvor. Als Verkäuferin, hat sie gesagt, ist es ihr bei mir lieber, weil das nichts Endgültiges ist. Es ist nicht das Ende. Da hast du's. Ich bin so viel wie das Ende. Ich weiß gar nicht, warum. Du denkst nur an dich selber. Das machen alle. Auch wenn sie es nicht raushängen lassen. Ja, aber bei dir merkt man's. Dann eben nicht. Ich reiße mich nicht darum. Wenn es nach mir geht, ich warte 3 Jahre zu und baue mir inzwischen den Großhandel auf. Da bin ich 42, von mir aus. Da bin ich noch lang kein überständiger Mann. Ich kann mir ein Dienstmädel halten, die soll nur springen. Im Bereich der ehemaligen Festungswälle von Ingolstadt hat der Männerturnverein sein Schwimmbad eingerichtet. Aber der Verein ist arm. In den ehemaligen Kasematten modern die hölzernen Stege. Fabian und sein Freund Zeck sind Schwimmer. Die Schwimmer haben eine Idee. Das ist ein Saustall, der sich Schwimmbad nennt. Der Verein hat hinten und vorn nichts. Der Verein soll sich rühren, verdammt. Ich stoß mir nicht an dem Brett, an meine Glieder zu schanden. Der Verein hat schon 4-mal bei der Stadt einen Vorstoß gemacht für einen neuen Steg. Auf dem Ohr hört die Stadt nicht. Der Schwimmer, der ist der Dumme. Man kann nicht mal ein Schauspringen organisieren, wenn man nichts hat, worauf man den Zuschauer stellt. Ohne Schauspringen kein Eintritt. Und ohne Eintritt keine Marie. Man kann es sich nicht malen. Das sind Kasematten, mein Lieber. Das war ein Verteidigungsgraben. Für Sport und für Schau ist das nicht gemacht. Wir haben eben genommen, was da war. Als Schwimmer gäbe es uns nicht. Wer ist schon der Schwimmer? Der Schwimmer ist ja im Verein doch nur der kranke Mann. Nur die Fußballer ziehen das Geld an. Uns geben die Fußballer nichts. Der Schwimmer kommt nie zu seinem Steg. Wir haben überhaupt keine Aussicht. Können nicht ausweichen, die Donau ist ja kein Wasser. Zu viel Wirbel. Die Donau täuscht. Die Donau fälscht jedes Ergebnis. Wir sind schon angewiesen auf unseren langsamen Graben. Die Stadt soll sich die Schwimmer am Hut stecken, wir streiken. Seit wann tut das der Stadt weh? Die vermissen uns doch gar nicht. Wir kommen nur aus der Form. Die können noch anders. Die hängen uns noch ein Schild hin, Zutritt verboten. Wir sitzen da und haben nicht einmal einen baufälligen Steg und haben kein Bad. Dann wären wir die Geprellten. Was machen wir dann? Das wäre das Ende. Und nur, wenn man den Schwimmer bescheißt. Da muss ich schon sagen, wir basteln uns einen Steg. Ich als Schreiner würde euch das nämlich zeigen. Holz müsste man haben. Überstunden machen. Werkzeug kann man sich leihen. Man müsste schon schuften. Aber wir haben kein Holz. Ich weiß ein Holz. Wer sich traut? Das Holz ist nicht gesetzlich. Pfeif. Man muss sich schon trauen. Unter uns ist kein Schuft. Da kommt es nicht auf. Am gleichen Altwasser, keine Viertelstunde von hier, liegt ein Holz. Man muss es bloß durchziehen. Der Pionier ist im Land. Der Pionier baut eine Brücke. Die Brücke gibt er der Stadt. Von der Stadt bekommt er das Holz. Die Stadt sitzt auf dem Holz. Die Stadt gibt dem Schwimmer das Holz nicht. Der Schwimmer nimmt sich das Holz. Das ist nicht mehr wie gerecht. Weil ihm das Wasser bis an den Hals steht. Der Verein darf nichts wissen. Der Steg ist nicht einmal ein kleiner Wald. Einen kleinen Wald muss sich die Stadt eben leisten. Nach Feierabend sitzen Bürger und Pioniere im großen Bierzelt auf der Wiesen. Bertha und Fabian sitzen mit dem Feldwebel an einem Tisch. Bertha ist stumm. Sie blamieren mich, Bertha. Wollen Sie nichts zu sich nehmen? Na, danke. Na, meine Herrschaft. Hier stimmt doch was nicht. Warum sitzt die taufrische Begleitung auf dem verkehrten Platz? Das Militär hat nichts davon. Sie müsste zwischen uns sitzen, ne? Das Mädchen sitzt schon ganz richtig. Das glaube ich nicht, weil sie stumm ist. Haben Sie sich gestritten? Wir streiten nie. Ich zum Beispiel wäre nicht abgeneigt, das Mädchen zu kennen. Sie wäre weniger stumm. Vielleicht wäre das Mädchen abgeneigt. Ich fürchte eher, der Zorn geht auf Sie, junger Mann. Auf mich? Das frisst mir aus der Hand. Sieht mir nicht danach aus. Warum sind Sie da mit mir hergegangen, Bertha? Wenn Sie mich nicht anschauen. Ich kann nicht die ganze Zeit auf Sie hinschauen. Das fällt auf. Das soll auffallen. Da muss einer auch danach sein. Das würde ich mir nicht im Schlaf nachsagen lassen. Da muss ich schon hetzen. Das geht Sie nichts an. Bertha. Det nicht auslassen bei einem Mann, wie ich bin. Ha, wer sind Sie schon? Bertha, das war eine Kränkung. Was soll das heißen? Der Pfiff für Sie, kennen Sie den? Frechheit, pfeift einfach von da drüben. Seit wann kennen Sie den? Jetzt gehen Sie gerade nicht hin, weil er meint, es muss sein. Da muss ich schon hin. Bertha, bleiben Sie hier. Muss lieber. Aber das kann sie nicht machen, holen Sie Ihre Braut doch zurück. Sie ist nicht meine Braut. Ach, wir können schauen wie die Affen. Wir können uns immer noch besaufen. Wenn einer über uns lachen kann, das habe ich nicht gern. Über Sie lacht er ja gar nicht. Ich kenne den Mann. Der Kerl ist zu schnell am Ball und schnappt seinem Vorgesetzten die Jungfrauen weg. Das war schon so ein Küstrin. Und jetzt hängt er mir zum Hals heraus. Dem sitze ich auf. Die mit den Achseln sind andere, wie du bist. Das sind meine Vorgesetzten. Wie heißt man das, wenn sie deine Vorgesetzten sind? Das heißt man Unteroffizier. Das heißt man Feldwebel. Sprich Ufts und Feld. Oberfeld, die ganze Leiter hinauf, bis zum General, der ein alter Hirsch ist und der einen einschnauft wie Luft. Sprich Ufts und Feld. Aber ein Pionier ist viel schöner wie ein Feldwebel. Weil er der Jüngere ist. Beim Militär ist das ein Nachteil. Unsere Vorgesetzten sagen, ein Pionier, wenn er nicht 10 Jahre lang einer gewesen ist, ist überhaupt noch kein Pionier. So schwer ist das? Ein Pionier muss viel mehr können wie seine Vorgesetzten. Aber er darf es nicht merken. Komm her. Wie heißt du, Feldwebel? Willi. Ich werde Willi zu dir sagen. Ich zahle dir auch noch eine was. Man merkt, dass du einer von den ganz Großen bist. Ich bin erst am Anfang, aber ich bin schon drin in der Bahn. Kunststück. Ich komme nach meinem Alten. Ich wachse hinein in die Firma. Einmal bin ich Chef. Ja, ja, ja. Bei dir kann nichts schief. Die Mädchen müssten einem nachlaufen. Sie einen Verstand. Mädchen laufen immer den Falschen nach. In so einen Maßkrug geht allerhand hinein. Darf schon was hineingehen. Ich schwimme einen ganz persönlichen Verdruss hinunter. Sauf, Bruder. Du auch. Ach, du ahnst es nicht. Sauf. Sauf, Bruder. Die Letzten werden die Ersten sein. Ich kann das von hier aus nicht sehen. Weil wir alle Arschlöcher sind. Jawohl. Und weil der Druck nach unten geht. Und weil sie mich gestaucht haben. Wegen dem Holz. Jawohl. Hast du Holz gesagt? Ich sage Holz, aber es ist schon eine halbe Brücke. Sprich nicht weiter. Ich habe da einen Verdacht. Ich könnte platzen. Du siehst einen Mann vor dir, dem sie die halbe Brücke gestohlen haben, weil er das Kommando vom Bordtrupp hat. Im Zivil kann ich das gar nicht näher erklären. Du siehst einen geschlagenen Mann. Ich hab was läuten hören von verschwundenem Holz. Und ich hab es geglaubt. So bin ich. Wie vom Erdboden verschluckt. Und dabei war es schwer. Die Menschen sind ja so schlecht. Und das ist noch gar nichts. Ich habe einen Rüffel einstecken müssen, den man sich nur unter Zwang ausdenken kann. Siehst einen Mann vor dir, der hat nichts mehr zu lachen. Wird denn so ein Haufen Holz nicht bewacht? Wer lässt bewachen, was man nicht einmal schleppen kann? Es bewacht sich von selber. Ein Mann allein bringt es nicht fertig. Ja, das war schon mehr eine Bande. Du, ich muss Leute haben in meinem eigenen Trupp. Die haben es vom Fleck weg verkauft. Organisiert. Geraubt! Den Kopf reiß ich denen herunter. Den Kopf reißt du denen herunter. Jetzt muss ich sie haben. Und ich werde sie haben. Es sticht mir in die Nase, wer es sein muss. Aber ich kann nicht an sie heran. Ich kann nicht sagen von Mann zu Mann, Hund, das warst nur du. Dann mach los. Ich deck's mit Schikanen zu. Wem willst du es anhängen? Wenn man sucht, findet man immer was. Du baust nicht weiter, Boss. Ich baue immer weiter, verdammt. Wer ersetzt dir das fehlende Holz? Na, die Stadt, wer sonst? Die Stadt. Die Stadt wird euch was blasen. Wir werden der Stadt was blasen. Will sie ihre Scheißbrücke über den Graben oder will sie ihre Scheißbrücke nicht? Vielleicht hat sie sie nicht verdient. Vielleicht hätten sie ganz andere verdient. Immerhin wird die Stadt es ersetzen. Aber die Stadt sieht es nicht gern. In der Stadt sind sie nicht freundlich. Das geht alles seinen Gang. Mich kostet es meine Beförderung. Das ist der Gang. Man hat mich zum Schuldigen gemacht. Das ist der Gang. In solchen Fällen wird der General ein Stier und der Major wird ein Stier und der Hauptmann wird ein noch größerer Stier. Je mehr nach unten, desto reißender der Zorn und desto mehr wirkt er sich aus. Der Druck geht nach unten. was machst du damit? Ich gebe ihn weiter, den Druck. Siehst du. Und ich werde einen Schuldigen finden. Und wenn er nicht schuldig ist, dann mache ich ihn schuldig. Ein Maß! Eine Maß. Eine Maß für das Militär. Nämlich weiblich. Das Ding ist bei uns weiblich. Saufen. Ach, das sieht noch nichts. Der Wurm ist schon drin. Der Gefreite, der jetzt mit dem Mädel ist, was ist das für einer privat? Mit einem Pionier rede ich nicht. Aber das Mädel hat dir entsprochen. Wenn das Mädel einen Pionier vorzieht, kann ich mich nicht damit befassen. Muss der auch im Lokal stramm stehen vor dir? Das möchte ich sehen. Das wirst du sehen. Das ist auch so einer, der klaut. Und der sich alles unter den Nagel reißt. Und nichts ist ihm heilig. Das möchte ich sehen. Da musst du nicht warten. Das willst du sehen. Hey, der Freiter. Seit wann ist Ihr Vorgesetzter für Sie Luft? Ich habe den Feld nicht gesehen, zu Befehl. Sie grüßen mir genauso wie ein Rekrut. Ich lasse Ihnen nichts durchgehen. Und wir holen das jetzt hübsch nach, verstanden? Jawohl, Herr Feld. Ich zum Beispiel will von Ihnen einen Gruß haben, der sich gewaschen hat. Achtung! Das ist für mich noch nicht mal der schwache Entwurf zu einem vorschriftsmäßigen Gruß. Das Ganze nochmal! Achtung! So geht das nicht, Mann. Sie müssen sich hineinwerfen mit allem Drum und Dran. Das muss nur so spritzen, das muss überspringen aus Ihrem morschen Gestell. Ihnen mache ich Feuer unterm Arsch! Und zurück! Zack! Und zack! Und zack! So lassen Sie den Mann doch aus! Das Mädel wird Ihnen nichts helfen. Die soll sehen, wer den Kürzeren zieht. Sie sind ein schlechter Mensch! Lassen Sie nur das Mädchen. Das ist mein Mädchen. Das sind keine Mädchen für die Mannschaft, das sind Mädchen für die Dienstgrade, verstanden? Ich habe Ausgang, zu Befehl. Wenn ich Ausgang habe, lache ich mir eine an, das macht sich von selber. Das macht sich nicht von selber. Zum Beispiel kostet es mehr Geld, als Sie haben. Ich persönlich halte das für verdächtig. Bei mir ist das anders, ich bekomme sowas umsonst. Unverschämtheit. Hinling! Robben! Die Stadt ist nicht freundlich. Warum so stürmisch, mein Freund? Ich bin nicht gleich so, aber wenn ich in Trab gesetzt werde, stampfe ich einen zusammen. Aber doch nicht vor meinen sehenden Augen. Wenn Sie meinen, Fräulein. Aufstehen. Abtreten. Bertha! Dein Kavalier kann sich bei mir bedanken. Komm, Karl, setz dich nicht wieder dahin, wir gehen. Kommen Sie, Herr Feldwebel. Etwas kühle Luft wird Ihnen gut tun. Na, wie geht's jetzt, Herr Feldwebel? Ja, nicht mehr so oft wie früher. Das bilden Sie sich bloß ein. Ja. Gut schauen Sie aus, Fräulein. Und an mir ist eine vorbeigegangen, der hat gesagt, ich bin nicht mehr zum Kennen. Ich kann mir selber nicht gut sein. Das ist lebensgefährlich. Sie sehen in 10 Jahren auch nicht mehr so aus. Was geht das mich an? Dann habe ich eben jetzt meine große Zeit. Wie alt sind Sie, Fräulein? 20. Das geht gerade noch. Und wo wohnen Sie, Fräulein? Am unteren Graben. Na, akkurat in meiner Nähe. Ich bin sehr beliebt bei den Herren. Oh? Ich kenne die meisten. Ich bin überhaupt eine mondäne Frau. Ich schrecke vor nichts zurück. Aber ich fliege nicht auf jeden. Oh, warum so hart? Man kann nur eine Ausnahme machen. Hm? Ich habe eine Wut im Bauch, Fräulein. Richten Sie mich wieder zusammen? Hm? Nicht für deine schönen Augen, wenn du das meinst. Nämlich, es gibt eine Kasse, mein Freund. Ich bin ohne Stellung. Das hört er nicht gern. Jung sind wir nur einmal. Aber du machst es gnädig, was? Und ich bleibe nichts schuldig. Ich möchte sagen, das fehlt mir gerade. Tu dich nicht in mich verlieben, Bertha. Karl, ich verlieb mich nicht. Das haben schon viele gesagt und haben sich doch in mich verliebt. Gell, Karl? Wir machen Spaß. Ich mach keinen Spaß. Mich muss man laufen lassen. Du bist dumm. Dich will ich grad. Dich hab ich mir ausgesucht von alle. Tu dich nicht in mich verlieben, sonst musst du leiden. Ich will leiden. Du kennst mich nicht. Da kann ich böse sein. Wenn eine zu gut zu mir ist. Die Frau wird von mir am Boden zerstört, verstehst? Da kenn ich keinen Bahnhof. Du tust's halt gern. Ja, so kannst du auch sagen. Ist doch bloß, dass man weiß, was es alles gibt. Wenn ich aber in dich verliebt sein will. Das weiß ich, sonst bist du nicht ganz. Aber ich hab es dir gesagt. Dir tut es auch gut, wenn der Mensch bei einem Menschen ist. Und gar nichts ist mir Angst, als dass dir eine andere gefällt. Haben wir schon einen Krampf, das kann ich nicht leiden. Aber red nicht, weil's nichts wird. Mach dich doch ein wenig leicht. Die Sterne scheinen drauf. In deine Augen scheinen sie auch. Pass auf und red nicht. Karl, ist das schön? Jetzt höre ich auf, weil ich nicht mehr mag. So lasse ich mich nicht ansingen. Soll ich gehen? Ja, geh, ich hab keinen Magen. Siehst, auf einmal kann ich nicht mehr mögen. So bin ich. Du kannst es, aber dann ist dir was auskommen. Da ist mir nichts auskommen. Es ist was mit dem Herzen und du weißt es nicht. Während die städtische Polizei noch nach dem verschwundenen Holz sucht, hat der Pionier Karl eine Idee, wie er sich am Feldwebel rächen kann. Spätabends ist er mit dem Pionier Münsterer am Brückenbauskelett. Gleich hab ich's. Wenn einer kommt, unserem Pfiff. Du kannst doch nicht alle Schrauben lockern. Spinnst du, das fällt auf. Du reitest dich da in was hinein. Unterbrich mich nicht, Münsterer. Es ist mindestens Sabotage, weißt du, was darauf steht? Der Schinder soll merken, dass zwischen ihm und der Mannschaft Krieg ist. Wenn er filzt, kommt er doch nur auf dich. Er wird es nie wirklich wissen. Was pfeifst denn, du Idiot? Ich mach dir Angst. Komm, nichts wie weg. Er sitzt am langen Arm. Du kommst immer zu kurz. Du bist das arme Schwein. Sieh dich vor, er wird Metzger spielen. So einer wäre schon lange weggeputzt von hinten in einem Krieg. Mit dem Fabian geht es nicht so weiter, wie es sich sein Vater vorstellt. Das Dienstmädchen Bertha kümmert sich nur um den Haushalt. Es wundert mich, dass wir für Sie überhaupt existieren. Wir zahlen ja nur den Lohn. Wir sind die reinsten Waisenknaben gegen das Militär. Ich tue meine Arbeit. Der Herr kann sich nicht beklagen. Das kannst wirklich nicht, Vater. In der Woche war es das zweite Mal, dass das Fräulein ausgeflogen war. Und man hatte das Fräulein nicht bei der Hand. Ich hab noch jeden Abend abgespült nach dem Essen. Da hab ich auch einmal frei. Die Vorhänge könnten Sie lang herunternehmen, zum Beispiel. Ich habe vor 14 Tagen gewaschen. Die Vorhänge auch. Das muss blütenweiß sein. Das muss nur so funkeln. Die Sauberkeit muss einem ins Gesicht springen. Das heißt, ich in den Haushalt geführt. Ich kann nicht jeden Tag das Bett überziehen. Bilden Sie sich nur nicht ein, bei mir könnten Sie mogeln. Wenn ich schon zahle, hole ich den Gegenwert aus einem Menschen heraus. Ich wäre ja dumm. Drück nicht drauf, Vater. In einem Haushalt gibt es noch immer was zu putzen, wenn man danach sucht, wenn man sich einkrallt. Das ist eine Aufgabe fürs ganze Leben. Davon wird man gefressen. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie für mich eine ganz gewöhnliche Schlampe. Keiner weint Ihnen nach. Du verlangst viel, Vater. Ich bin doch auch ein Mensch. Weil die junge Generation nicht mehr weiß, was man hier so schon hineinsteckt und wie gut sie es hat. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Eine Minute nicht den Aufpasser gemacht und schon ist sie draußen beim Tempel. Und dann kommt sie daher mit dem Verzug. Mit welchem Verzug? Ich kann einen Lebenswandel verlangen, wenn ich wen aufnehme in mein Haus. Da könnten Sie mir ja eine galante Krankheit daherbringen. Sie sind doch nicht läufig. Jetzt mach aber langsam. Halte dich du da heraus. Man muss es ihnen schon sagen, wenn sie nicht wissen, was einem vertrauensseligen Mädchen passiert. Oh, so schlecht ist keiner. Davor braucht einem nicht Angst sein. Sie sind ja schon 17. Sie wissen es besser. Alles machen sie einem schlecht. Der Herr soll mich weglassen. Ich kann den Herrn nicht mehr sehen. Sind Sie nicht vorlaut? Sie hat ein Maul wie ein Schwert. Der Herr hat alles an mir zum Aussetzen. Sie werden es brauchen. Wenn ich auf den Gang gehe, schickt mir der Herr den Sohn nach. Kommst du überhaupt weiter damit? Ich merke nichts. Das kann man nicht vor dem Mädchen besprechen. Wir bringen das nämlich auch noch zusammen. So weit brauchen Sie dafür gar nicht zu laufen. Ich muss schon bitten. Ihr Soldat hat das nicht gepachtet. Wo fasst du ihn denn hin? Du bist ordinär. Ich nehme mir da kein Blatt vor den Mund. Ich bin bloß ehrlich. Soll sie halt einmal nachgeben? Dann weht gleich ein anderer Wind. Weiß der Herr nicht, dass er sich damit was vergibt? Das geht auch andersherum. Sie bringe ich noch auf die Knie, Sie Person. Ich werde Sie schon sekieren. Sie sollen spüren, dass man Sie in der Gewalt hat. Wenn der Herr mich zwingen will, zwingen lasse ich mich nicht. Auf einmal zeigt sie Krallen. So geht das nicht. Das mache ich schon selber. Mit der hast du es schon verpasst. Die zieht nicht. Das Mädel kennt sich nicht mehr aus, wofür man sie hat. Lass sie laufen. Gib doch andere genug. Ich bin dir nicht mehr gut. Die Pioniere arbeiten an der Brücke. Dem Feldwebel ist es zu wenig. Ihr Lärmärsche arbeitet im Tag Schichten von 6 Stunden. Das ist zu wenig. Ab heute Nachtschicht. Sonst kommen wir nie durch. Hier wird geschuftet. Das ist nicht in den Wind gesprochen. Ich spreche nie in den Wind. Steht nicht herum wie die Säcke. Ihr wollt da vortäuschen, dass ihr was tut. Los, los, ein bisschen lebhaft da drüben. Ich prüfe es nach. Meine Augen sind scharf. Ich picke mir jeden Einzelnen heraus. Als der Feldwebel an seinen gewohnten Platz klettert, von wo er die beste Übersicht hat, brechen die Hölzer. Er stürzt ab und liegt im Schlamm. Aber ein Feldwebel kommt immer wieder hoch. Gruppe 5, abtreten! Ich betrachte das als einen persönlichen Angriff. Welcher gemeine Verbrecher hat die Schweinerei mit der Verschraubung gemacht? Sicherungsschrauben offen! Das ist Sabotage! Das ist strafbar! Im höchsten Grad! Das ist ein heimtückischer Anschlag! Ich erwarte sofortige Meldung vom Schuldigen! Wer war's? Wir kommen ihm ja doch drauf! Ich warne, wenn keiner sich meldet, hat die ganze Gruppe zu büßen. Die Schrauben waren gestern intakt. Wer hat gestern Abend Ausgang gehabt? Er soll sich melden. Ich erwarte, dass jeder Hundesohn den Beweis erbringt, wo er gestern seine freien Stunden verbracht hat. Wer den Zeugen nicht beibringt, der kann sich freuen. Wer keinen Zeugen hat, der sagt es mir besser gleich. Wer war's? Gut. Unser Mann ist noch nicht weich. Aber ich mache ihn weich. Und das gilt für die ganze Gruppe, weil sie den Schuldigen deckt. Gruppe 5 antreten zum Strafexerzieren. An den Balken heran. Den Balken. Hip. Mit dem Balken. Marsch, marsch. Lausigen Mitwisser, euch endlich besonnen, wer euer Schuldiger ist? Wer meldet sich? Wer meldet den anderen? Gruppe 5 macht heute Nachtdienst. Keine Arbeitspause. Wir arbeiten in einem Zug durch. Was der Feldwebel verlangt, bekommt er auch. So wird ihm ein schöner Tag verdorben, weil jeder ein Alibi hat. Eidesstattliche Erklärung, Kreschenz Pichler. Eidesstattliche Erklärung, Hansi Mittermeier. Eidesstattliche Erklärung, Caroline Berger. Eidesstattliche Erklärung, Luise Bachel. Eidesstattliche Erklärung, Maria Motze. Eidesstattliche Erklärung, Bertha Kobold. Eidesstattliche Erklärung, Paula Vogelsang. Schädel ist zum Teufel! Am Sonntag promenieren die Bürger und die Pioniere im Luitpoldpark. Alle meine Pioniere haben ein Alibi. Da ist jeder ein Aal. Ich fasse keinen am Griff. Ach, und jetzt kommt mir die Katze über den Weg. Ist das nicht der Hochstapler, der nur ein Trinkgeld gezahlt hat? Sie erinnern sich wohl nicht so gern. Fräulein, Sie müssen sich irren. Wen ich einmal sehe, den weiß ich. Fräulein, ich tue Ihnen ja nichts ab. Sie verwechseln mich aber. Hinterher wollen Sie es nicht gewesen sein. Pech, Soldaten sehen alle gleich aus unter der Mütze. Da ist nicht viel Unterschied drin. Für mich schon. Sie schulden mir genauso viel, wie Sie gezahlt haben. Angeblich hatte der Herr nicht mehr dabei. Sie sind zu hartnäckig, Fräulein. Na, haben Sie es heute dabei? Nein. Wenn einer nicht herausrücken will, was können Sie machen? Das haben wir abgesprochen zuvor. Sie, da bin ich im Recht. Pech, ich streite es ab. Mit mir war nichts. Ich verlange nur, was wir ausgemacht haben. Sie haben auch was davon gehabt. Sie können sich nicht beklagen. Für mich ist es die Frauenfrage. Entweder ich bin es Ihnen wert. Fräulein, hinterher nie. Schuft! Da müssen Sie schon mit Fotos arbeiten, wenn Sie einen erpressen. Pfui! Sie müssen sich schon einen Kumpel beibiegen, der das für Sie besorgt. Ich will Sie nicht verstehen, mein Herr. Nämlich, Sie wissen nicht, was Sie noch für eine Anfängerin sind. Sie kommen sich wohl sehr überlegen vor. Es macht sich. Ich habe die Erfahrung. Sie sind ja auch älter. Das stimmt. Ich bin nicht mehr so grün. Armer Mann. Was müssen Sie für ein armer Mann sein? FD! Feine Dame! Was essen müssen, ist ja noch keine Schande. Er hat gesagt, er wart bei der Bank und jetzt kommt er nicht. Heißen Sie Bertha? Sie haben bei mir nichts zu suchen. Bei der Bank kann doch jeder stehen. Aber ich habe da was ausgemacht. Und Sie nicht. Wer sagt Ihnen denn, dass ich nicht auch was ausgemacht habe? Ich war zuerst da. Ach, wir brauchen uns doch nichts vormachen. Ich habe bald gespannt, wenn eine gern möchte. Naja, dann bin ich auch gar nicht so. Unterstehen Sie sich? Fräulein, kommen Sie her, ich tue Ihnen nichts. Ein militärisches Ehrenwort, da bin ich ganz groß. Auf einmal... Einen schönen Gruß von Karl und er kann heute nicht kommen. Warum sagen Sie das jetzt erst? Ich muss immer erst herausbringen, wie ich auf ein Mädchen wirke mit der Wirkung. Ja, das ist bei mir instinktiv so. Schön ist, wenn einer so an wen denkt. Lieber wäre er mir nicht so schön. Ich an seiner Stelle wäre hergegangen. Sie brauchen ihn mir nicht schlecht machen. Gestern war er mit Ihnen zusammen, heute treibt das mit einer anderen. Drankommen muss jede. Von wem reden Sie überhaupt? Und da wollen Sie also seine Kinder aufziehen. Der hat kein Kind. Na, der hat sogar eine Braut. Das ist nicht der gleiche Karl. Karl Lettner. Gibt nur einen. Der hat die Kinder nur so rumsitzen in den Städten. Das glaube ich nicht. Naja, ich werde doch nicht einen Kameraden hinhängen bei seinem Mädel. Sie sind kein Kamerad. Sie wollen es ihm bloß geben. Sie halten sich wohl für die einzige Flamme, was? Naja, ich kann ja nicht riechen, dass er ihn verheimlicht, was alles an ihm dranhängt. Ich hab geglaubt, er hat ihnen alles erzählt. Der sagt mir alles. Ja, und warum hat er sie dann versetzt? Er wird seinen Grund haben. Daran müssen Sie sich schon gewöhnen. Sie sind nur eine von vielen. Und Sie müssen noch viel dazulernen, Fräulein. Da ist man nicht geachtet. Fräulein, haben Sie Zeit für einen armen Soldaten? Na? Ich bin nicht mehr frei. Sie verstehen? Schade. Wir treffen uns noch. Sie haben mich nicht verstanden. Ich bin nicht mehr frei. Bei mir kann sich auch was verändern. Sie hören auf? Das halte ich für einen Verlust. Die anderen sind ja Gänse. Alma, die Mädchen lassen dir sagen, dass es nicht mehr schön ist, wie du dich anschmeißt. Sie sollen aufpassen, dass sie sich nicht selber anschmeißen. Anschmeißen habe ich nicht nötig. Ich habe eben meine Verehrer. Dann hat jeder Verehrer, wenn er es so macht wie du. Bilde dir bloß nicht ein, dass du so schön bist. Es reicht für meine Zwecke, Fräulein. Deine Zwecke kennen wir. Das sind wir so Zwecke. Ihr seid wohl die ganz Heiligen. Und das ist der Unterschied. Wir wissen, wie weit wir gehen. So. Bist du nicht gestern Abend mit den Blattern am Kaiserwall gegangen? Vielleicht warst du selber am Kaiserwall. Du hättest sie sonst nämlich gar nicht gesehen. Mit dem Kerl bin ich in einer halben Stunde weiter wie du in 3 Tagen, das kann ich dir sagen. Das möchte ich vorerst bezweifeln. Du bist mir schon die richtige Marke. An der Hecke hat sie Geld genommen. Wann hab ich Geld genommen? Bitte, das haben wir gesehen. Mein Freund hat es mir aufgedrängt. Die Soldaten wollen mich glatt so haben. Mir hat noch keiner was aufgedrängt. Du hast eben nicht die Nachfrage. Du bist ja auch nicht intelligent. Bitte sehr, ich bin intelligent. Im Übrigen täuscht ihr euch alle. Karl, kann ich dir denn gar nicht helfen? Nicht, wenn du dich anhängst, Bertha. Ich will dir nicht aufsitzen. Heute muss ein Mädel sich was gefallen lassen, weil es zu wenig Mannsbilder gibt. Es gibt mich und gibt dich. Dir fehlt bloß die Übersicht, nämlich der Frauenüberschuss, der ist zu groß. Es gibt mich und gibt dich. Und andere brauchen wir nicht. Du sollst mich nicht immer so lieben, das macht mich noch rasend. Wenn ich doch nicht anders kann. Weil du nicht schlau bist. Wie wird man schlau? Wenn man von einem Mann was will, darf man nicht zeigen, was er mit einem machen kann. Wie soll ich denn sein? Hast du schon einmal was gehört, dass man sich nicht an einem Menschen einhalten kann. Es hebt nicht. Es tät schon heben. Du willst nicht tragen. Den ganzen Tag muss ich mich schikanieren lassen. Bei den Weibern lass ich mich aus. Das muss eine einsehen. Ja, dann... Brauchst doch bloß mitspielen. Wenn du was zum Waschen hast, bring es mir her. Ich steh auf. In der Nacht. Ich geh ins Waschhaus. Der Mensch muss nicht alles haben. Das machen wir schon im Dienst. Was kann ich für dich tun? Mich einen freien Mann sein lassen. Weißt du, was daraus entsteht? Das macht doch mir nichts. Da hättest du dich eben früher rar machen müssen. Wenn ein Mann ein Mädel so weit hat und sie schaut keinen anderen an, dann fragt er einmal, ob sie ihn heiraten will, weil dann geheiratet wird. So schaust du aus. Schon wäre einer drin in der Falle. Du kannst doch jetzt nicht so sein. Mit mir nicht. Ich kann das nicht brauchen. Du hast mich verraten. An uns muss man glauben. Dann muss man sich von uns verraten lassen. Dann darf man weinen, wenn man mag. Und dann muss man erst recht an uns glauben. So lang, bis eine kaputt ist. Die Richtigen halten es aus. Aber du musst doch spüren, wer du für mich bist. Einen Fetzen muss man aus euch machen. Da steht eine und kann nicht heimgehen. Was hat man mit dem Mädel angestellt? Das ist doch sonst ein ganz braves Mädel. Ja. Die muss ja verrückt werden. Dann tun sie mit ihr rum, dann ist nie wer da. Man kann sich nicht einhalten. Es hebt nicht. Fräulein Bertha, Sie sehen doch, dass sich der andere nichts draus macht. Aber das ist doch ganz anders. Der weiß es bloß nicht. So einer will es nicht wissen. Sie werden den Menschen nicht noch verteidigen. Aber das habe ich doch tief in mir drin und ich mache nichts falsch. Mich wird einer noch brauchen, das weiß ich. Hören Sie auf, sich was vorzumachen. Der ist nicht zu helfen. Lass sie laufen. Das ist eine, die ist ganz umstellt. Na, wie habe ich das gemacht? Was gemacht? In dem Bierzelt. Mensch, Sie werden mich doch noch kennen. Ich habe Sie diesen nachgemachten Napoleon aus den Klaren gerissen. Na, Sie waren der lockere Vogel. Und was sind Sie für ein Vogel? Auch nicht besser. Man lebt. Man wünscht sich zu viel. Kann schon sein. Der Napoleon hat sie wohl dick? Wir haben ihn dick. Die ganze Mannschaft weiß, dass es nicht mehr weitergeht mit dem komischen Josef. Nur beim Baras geht das immer weiter. Man muss doch was machen können. Ja, beim Baras passiert schon mal was. Aber den Richtigen trifft es nie. Das müsste schön dumm gehen. Nun keiner kommt, der ihn umlegt. Das geht nicht. Das ist eingebaut, dass es nicht geht. Das ist von Anfang an drin. Sie müssen es wissen. Beim Baras sind sie hinter lauter Vorschriften verschanzt. Man kann nie heran. Man kann sich nur beschweren. Das kann man. Lieber nicht. Da hält einer besser den Mund. Wenn sich alle zusammentun? Alle zusammen? Das gibt es nicht. Man kann gar nichts machen. Der bleibt uns. Das ist mir schon der richtige Josef. Spielt den Lebemann, bleibt hinterher alles schuldig. Er hat mich hineingelegt, Sie verstehen. Von ihm war das ein Fehler. Ich würde den Fehler nicht begehen. Ich verspreche nie was. Ich halte noch weniger, als ich verspreche. Ja, aber Sie sagen es gleich. Das ist ein Unterschied. Sie machen es wohl noch nicht lange. Und ich höre auch schon wieder auf. Das ist kein Leben für mich. Ich bin menschlich enttäuscht. Die Herren befriedigen bloß ihre Sinnlichkeit. Haben Sie das nicht gewusst? Zuvor war ich bei einer Madame. Ich gehe nie wieder zu einer Madame. Das kann ich mir denken. Ich habe mich ins Freie gewagt. Aber dort war es nicht frei. Wo es viele sind, da ist es doch nur Ersatz. Was das Interessante ist, das lassen die weg. Ich lerne noch. Das höre ich gern. Ich bin eben unvorsichtig, das ist das Ganze. Für mich ist es nicht so schlimm. Die ersten Tritte sind nicht gleich die richtigen Tritte. Das macht nichts. Und ich bin hineingesprungen und springe auch wieder heraus. Das nenne ich Mut. Ich bin nur noch nicht im richtigen Zug. Der richtige Zug kommt nicht immer. Der kommt, das weiß ich. Mir träumt immer, dass es mich hebt. Eins und zwei und spring. Ich könnte den ganzen Tag springen. Sie auch? Das war einmal. Mir hilft alles voran, daran glaube ich. Und ich gehe nach Berlin. Und ich will das Leben, wo es mich herumschmeißt und packt. Am liebsten ginge ich mit. Sie sehen es mir vielleicht nicht an, aber in mir ist was. Das schiebt mich durch dick und dünn. Ich brauche nur noch den richtigen Dreh, der mich durchzieht. Sie werden sich schon was anlachen. Da ist mir nicht Angst. Aber es muss so sein, dass sich was rührt. Ich wäre sonst überhaupt kein Mensch. Wie wäre es mit Arbeit? Für mich kann Arbeit ein Dreh sein. Das glauben Sie nicht? Ich kann mir was Schöneres denken. Zum Beispiel? Sie gefallen mir, Mädchen. Komm, es ist dunkel genug. Sonntagnacht in Ingolstadt. Die Kneipen beginnen sich zu leeren. Die Bürger gehen nach Hause in ihre Betten, die Pioniere in die Kaserne. Zwei Pioniere entwickeln eine Wut auf die Zivilisten. Es ist schon spät, Rostkopf. Und was ein schlauer Soldat ist, der verrollt sich in seine Falle und ist gut aufgehoben, wenn er nicht mehr weiß, was er tut. Aber wir wissen es noch. Beinahe. Zwick mich und ich werde wieder nüchtern. Ich zwicke nie. Idiot. Und ich will nicht aufgehoben sein. Ich will meine Freiheit. Für uns gibt's doch keine Freiheit. Außer bei unserem Mädel. Und das ist halb so viel. Jeder lausige Zivilist hat's besser als ich. Darum wisch ich heute einen Zivilisten als aus. Ja, du wischst die Beins aus. Da geht's in die Kaserne. Die Kaserne hängt mir zum Hals raus. Ich verlange meine persönliche Freiheit. Ja, du verlangst deine persönliche Freiheit. Ich will meinen Spaß. Verdammt. Jetzt werde ich wild. Horneule, machst du mit meinem Spaß? Ja, dann will ich aber auch lachen. Du wirst lachen. Wir werden einen Zivilisten fressen. Ja, wie willst du denn einen Zivilisten fressen? Wir fangen uns den da hinten. Ich werde es dir zeigen. Ja, aber unblutig, Max. Unblutig, Horneule. Ja, und dann lasse ich dir deinen Lauf. Da geht er und weiß von nichts. Grüß Gott, Herr Zivilist. Er ist doch noch nicht trocken hinter den Ohren. Herr Zivilist? Kannst du nicht grüßen? Hey! Lass mich los! Wie heißt du? Was geht das euch an? Au! Fabian. Und weiter? Unertl. Fabian Unertl. Legen wir ihn flach? Ja. Was wollt ihr? Ich schreie. Das wirst du nicht tun. Hilfe! Überfall! Ich schlag dir die Scheiße aus dem Bauch. Ah. Zivilisten, Sau! Ah. Steck ihm was ins Maul, Horneule. Ah. Schön brav sein, Zivilist. Jetzt bist du stumm. Ist doch nur ein Spaß, Zivilist. Ja, wenn wir ernst machen würden. Aber wir machen nicht ernst. Nein, wir spielen doch nur. Spielst du mit? Wir werden Krieg spielen. Ja, und das musst du freiwillig tun. In den Krieg schlittern wir immer, immer freiwillig hinein. Na, gegen den Krieg lässt sich nichts machen. Ja, wir werden dir zeigen, wer du im Krieg bist, Zivilist. Pass mal auf. Wenn der Krieg kommt, dann bist du eine Laus. Für mich bist du jetzt schon eine Laus. Was machst du im Krieg? Du hast Schiss und sonst nichts. Och, nur keine Aufregung. Das haben wir alle. Hast du Angst? Nein? Hast du immer noch keine Angst? Er soll's zugeben. Nimm ihm das Ding aus dem Maul. Hört auf. Ich hab was falsch gemacht. Lass mich hier aus! Einen, der was falsch gemacht hat, den können wir doch nicht auslassen. Was verlangt ihr von mir, dass ihr mich auslasst? Ich wär's verrückt, der Mann zahlt. Aber das geht doch nicht mit Geld. Nein, das wäre zu einfach. Warum nicht? Wir wissen es anders. Sag uns, wer unser Holz gestohlen hat. Und dann lassen wir dich aus. Harneule, du bist ein Genie. Antwort! Ich war's nicht. Wir waren's auch nicht. Aber uns hängt man es an und uns triezt man dafür. Wer war es dann? Ich weiß es nicht. Weißt du es wirklich nicht? Dann machen wir weiter. Aufhören! Du willst es noch nicht gewesen sein. Sing, Vogel. Sing, komm. Wir zum Beispiel haben es uns nicht unter den Nagel gerissen. Verdammt! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr dürft doch was nicht machen! Vergib uns, Kleiner. Wir wissen doch nicht, was wir tun. Woher soll ich was wissen? Ich war nicht dabei. Genauso gut warst du es selber. So. Da wären wir wieder. Du bringst es nicht aus ihm heraus. Er war nicht dabei. Der Kerl hat ein unverschämtes Glück, dass wir ihm glauben. Was habe ich euch denn getan? Was geht das mich an? Halt's Maul, du bist auch so einer, den es nichts angeht. Aber es geht dich was an zum Teufel. Halt die fest, Hornolle, ich mache ihn fertig. An der Eskalierwand geschunden. Mit voller Ausrüstung und Gepäck durchs Gelände gehetzt. Ganze Kilometer der Klasse Äcker und Straßengräber gekrochen. Aufhören, Mörder! Und das alles geht dich nichts an. Unblutig, Max. Du hast genug gehabt. Komm, lass ihn liegen. Es regnet. Komm. Da geht's in die Kaserne. Die Pioniere haben eine Übung auf der Donau. Das schwere Boot hat es nicht leicht mit der Strömung und dem starken Wellengang. Der Feldwebel hat einen großen Tag. Bei dem Wind, das ist gefährlich. Mein Hut! Lauf, Maria, lauf! Eins, zwei! Der Feldwebel, er ist im Fluss. Mein Gott. Er hängt mit dem Fuß in der Schlinge. Sie schleppen ihn hinter sich her. Und allein kommt er nicht frei. Das überlebt er nicht. Er ist so gut wie tot. Man muss doch was tun. Man muss ihn doch aus der Schlinge rausschneiden. Da muss einer runter. Hast du so viel Lunge, dann machst. Das kann keiner. Das Seil ist zu zäh. Ja, der Wellengang, der ist zu stark. Ja. Nein, verdammt! Das Boot legt dich zu stark auf die Seite. Das Boot ist am Kippen. Das Seil zieht sie alle hinunter. Kappt das Seil! Du bist doch alle versaut. So kommt doch endlich! Kappt das Seil! Die Schufte, die lassen und unten. Zum Ufer, los! Eins, zwei! Sie kommen. Los! Hilft sie rausziehen! Das Seil! Ja, zieht doch, zieht! Ja, das wäre geschafft! So nah am Ufer ihn absaufen lassen. Dafür braucht man keine Entfernung. Wir hätten ja getaucht, aber wir konnten nicht tauchen. Der Wellengang war zu stark. Ihr hättet es gleich machen müssen, solange das Seil noch gespannt war. Sie waren schön im Trockenen, was? Ihr hättet den Mann nicht einmal suchen müssen. Das Seil hätte euch hingeführt zu dem Mann. Stattdessen kappt ihr das Seil. Wir hätten. Dann wären wir auch noch versoffen. Das Seil zog uns ja schon hinunter. Man wird es euch nicht glauben, dass ihr den Mann nicht umgebracht habt. Der Tote hat Zeugen. Eine Untersuchung gibt das immer, aber mit keinem Zivil. Der Mann ist mit dem Fuß nach hinten in eine Schlinge getreten. Da hat ihn der Seilkopf über in die Donau gerissen. Und er war der Gefangene vom Seil. Das muss er sich selber zuschreiben. Das war Zufall. Der arme Herr Feldwebel. Ihr habt nur an euch gedacht, wie es passiert war. Die eigene Haut, die war euch lieber. Das ist nicht strafbar. Wir waren selber zu nah dran. Es hätte mehr Menschenleben gekostet. Was wollen Sie überhaupt? Das war ein Zufall, das nimmt man uns ab. Es ist eben passiert. Passieren kann immer was. Wir können uns das Wasser nicht aussuchen. Wenn wir über einen Fluss müssen im Krieg, Suchen wir uns das Wasser nicht aus. Es war ein Unfall. Das ist sogar die Wahrheit. Und man wird uns verhören und das sagen wir aus. Ihr redet mir zu viel. Ihr habt nicht das Letzte versucht. Das Letzte versuchen. Entschuldigen Sie schon. Für wen? Wir hätten uns ja für den Mann umbringen können. Wir halten das für übertrieben. Es geht eben hart auf hart. Der Mann ist eben ertrunken. Bedanken Sie sich bei der Donau. Ein Mal habt ihr wie ein Schwert. Na, was geht's mich eigentlich an? Ich bin nicht die Wehrmacht. Der Mann hat's überstanden. Der Mann bleibt schon nicht unten. Warten Sie es ab, bis wir einen anderen Wellengang haben. So einen Anker lässt man nicht hinten. Mit dem Anker, wenn der gehoben wird, kommt der Mann von alleine wieder herauf. Geht es dem einen schlecht, geht's anderen gut. Im Luitpoldpark treffen sich zwei, die von der Liebe enttäuscht worden sind. Ist es wahr, dass die Soldaten sie überfallen haben? Die haben mich nicht bloß überfallen. Die haben mich am Leben bedroht, Fräulein Alma. Das sind doch nette Menschen. Ich kann das von denen nicht glauben. Aber manchmal wird es ernst. Aber sie leben noch. Das werfen Sie mir noch vor. Ich will Ihnen nichts wegtun. Sie tun mir nichts weg. Mir tut keine mehr was weg. Es war ja verbohrt, dass ich mich an eine hingehängt habe, die mir gar nichts will. Ich bin schon auch noch was wert. Wie du mir, so ich dir. Ich halte das nur für gesund. So ist es doch. Einer will dem anderen Herr werden. Wer wird den anderen fressen? Das ist oft gar nicht so schön. War es das erste Mädel, an das Sie sich hingehängt haben? Eine muss die erste sein. Aber da war nichts. An die bin ich nicht rangekommen. Dann war es nicht viel. Und das wird dir noch leid tun. Ich könnte mir vorstellen... Was? An ihnen hätte ich mehr. Ich habe mir immer einen gewünscht, bei dem ich die Erste wäre. Ich komme immer nur an die anderen hin. Ich weiß nicht, warum. Jetzt wird es nicht komisch. Eine muss die Erste sein. Klar. Komm, Alma. Komm. Die letzte Nachtschicht. Die Brücke ist fast fertig. Morgen soll die Brücke eingeweiht werden. Morgen sind wir schon nicht mehr hier. Immer sind wir im Vortrupp. Ich vergesse schon, dass wir hier waren. Ich bin schon gar nicht mehr da. Ach, eine Stadt ist wie die andere. Die Feldwebel sind überall gleich. Das ist wie Ameisen im Hirn. In der Luft liegt Aufbruch. Inzwischen sind unsere Mädchen schon wieder neu. Es kommt immer was nach. Aber es sind immer die gleichen Flüsse. Am frühen Morgen ist die Luft immer rau. Ein Gemeiner bleibt ein Gemeiner und ein Offizier bleibt Trumpf und sticht. Wir werden keine Herren beim Barras. Wir werden bloß Gewitzter. Hey. Oh. Ich muss einen sprechen. Hm? Den Karl Lettner. Ja. Karl, ein Mädel will ja was. Das werden wir gleich haben. Wo ist der Feld? Weit hinten. Mach keine Geschichten und bin gleich wieder zurück. Jetzt läufst du mir doch wieder nach. Ja, aber das ist nicht so leicht. Man merkt, wo man nicht aus kann. Muss die Hochzeit gleich sein? Wem seine Hochzeit? Ich weiß schon, ich schind keine heraus. Die Geschichte kenne ich. Da bist du nicht die Erste und wirst auch nicht die Letzte sein. Da bist du bei mir falsch. Ich glaube nicht mehr daran. Ich kann doch nicht von dir lassen. Das musst du wissen. Jetzt hast du mich mit Haut und Haar. Von mir aus können wir gleich was haben. Ich bin dann nicht so. Doch nicht hier. Ich habe mich frei gemacht für die Nacht. Tut mir leid, ich bin beim Militär. Ich kann nur auf einen Sprung weg. Wenn der Feld kommt, muss er mich eingereiht sehen. Mir wird schlecht. Das will ich alles nicht wissen. Los, da, ins Gebüsch. Steh auf jetzt. Nimm die zusammen. Andere müssen es auch. War das alles? Warum? Hat dir was gefehlt? Wir haben was ausgelassen, was wichtig ist. Die Liebe haben wir ausgelassen. Eine Liebe muss keine dabei sein. Das ist mir jetzt ganz arg. Bertha, ich muss mich einreihen. Du kannst nicht hierbleiben. Du gehst jetzt am besten weg. Ich kann nicht. So kann es nicht aus sein. Warum sind die Männer morgen schon fort? Bertha, ich habe es dir bis jetzt nicht gesagt. Für uns ist Abmarsch. Wir gehen diese Nacht noch zurück, nach Küstrin. Aber man muss mir doch Zeit lassen. Wir sind im Vortrupp. Wir sind immer die Ersten. Das geht doch nicht. Ich bin damit noch nicht fertig. Das musst du abschneiden, Bertha. Einfach abschneiden. Andere müssen es auch. Aber ich kann so nicht leben. Du wirst müssen. Der Feld kommt zurück. Ich muss mich einreihen. Meine Herren, alle mal herhören. Sie sehen in mir den ersten Fotografen der Stadt. Meine Herren, Sie haben uns diese feste Brücke gebaut, damit uns an Sie ein dauerndes Andenken bleibt. Sicher werden auch Sie den Wunsch verspüren, dass Sie ein kleines Souvenir an den Aufenthalt der Pioniere in Ingolstadt mitnehmen. Ein Bild beschwert Sie nicht, es findet in jeder Brieftasche Platz und es kostet fast gar nichts. In der Gruppe pro Mann nur 3 Mark. Sie können das Bild hervorholen in jedem freien Augenblick. Denkste. Sie können es Ihren diversen Bräuten und ihren treusorgenden Eltern zeigen. Das nehmen wir auch noch mit, Mann. Das lassen wir uns nicht entgehen. So, stellen Sie sich auf, meine Herren. Sie probieren sich ganz zwanglos. Die großen Herren hinten, die hinteren stehen, die mittleren knien, die vorderen liegen. Damit ich alle ins Bild bringe, damit jeder Charakterkopf draufkommt. So, schauen Sie nicht in den Apparat. So, und jetzt bitte ich um Angabe der werten Adressen. Ich kassiere sofort. Ich entwickle noch heute. Hier ist die Sammeladresse der Einheit. Achtung, der fällt! Achtung! Melde! Brücke fertig zur Übergabe! Ich nehme ab! Wir alle wissen, es geht zurück nach Küstrin. Ich erwarte von meiner Mannschaft ein vorbildliches Verhalten. Und dass mir keine Klagen aus der Bevölkerung kommen. Der Soldat muss wissen, dass er als Staatsbürger in Uniform immer im Blickfeld der Öffentlichkeit steht. Vor dem Verlassen der Kaserne prüft der Soldat seine Uniform. Die Taschen sind zugeknöpft, die Schuhe blank, die Mütze muss gerade sitzen und ist ohne Kniffe. Es ist ungehörig, in Trupps den Gehsteig zu blockieren und andere Personen an den Straßenrand zu drängen. Singen und auffälliges Benehmen unterbleibt. Rauchen auf der Straße ist unsoldatisch. Betrunkenen, Aufläufen und Schlägereien geht der Soldat aus dem Weg. Bei der Auswahl von Lokalen ist er vorsichtig. Vor den Eingängen steht er nicht herum. Ausschweifende Tänze passen nicht zur Uniform. Politische Versammlungen darf der Soldat in Uniform nicht besuchen. Das sind Heeresvorschriften. Das muss euch durch Mark und Bein gehen. Da gibt es keine Lockerung, da gibt es kein eigenmächtiges Verhalten. Jedes Zuwiderhandeln wird disziplinarisch bestraft. Hört zum Marsch! Links, schwenk, im Gleichschritt! Arsch!